Der große Krieg ist nicht zu Ende, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das letzte Bataillon wird das von Hitler sein, die tobende Horde Odins, das wilde Heer wartet geduldig. Um diese Zitate zu beenden, die wir den Kommentaren von I Protocolli dei Savi di Sion, die Protokolle der Weisen von Zion, herausgegeben von Claudio Mutti, von Julius Evola, H. de Vries von Hekelingen und Mutti bearbeitet, entnommen haben, geben wir anschließend das vom Juden Markus Eli Ravage Gesagte bekannt, das in den Exemplaren 3 und 4 des Century Magazine von 1928 in zwei Artikeln erschienen und das wir in der Nummer 12 der Zeitschrift Das Neue Zeitalter vom 4. Dezember 1941 veröffentlichten. Man klagt uns an, die kommunistische Revolution gemacht zu haben. Gut, wir nehmen diese Anklage an. Und was ist das? Verglichen mit dem, was der Jude Paulus von Tarsus in Rom getan hat, ist die russische Revolution nichts anderes als ein kleiner Skandal. Ihr schreit so laut über den jüdischen Einfluss in euren Theatern und Filmen. Sehr gut. Angenommen, eure Klagen sind gerechtfertigt. Was kann das jedoch bedeuten gegenüber dem unbegrenzten Einfluss, den wir in euren Kirchen, euren Schulen, in euren Regierungen und Lebensformen, eurer gesamten intellektuellen Leben ausüben? Angenommen, die Protokolle der Weisen von Zion sind echt. Was könnte das anderes bedeuten gegenüber der unleugbaren historischen Tat der Verschwörung, die wir entwickelt haben? Ihr seid nicht imstande, den Beginn der Einführung unserer Schuld zu erkennen. Wir sind Eindringlinge, Zerstörer, Umstürzler. Wir haben von eurer natürlichen Welt Besitz ergriffen, von euren Idealen, von eurem Schicksal und machen aus allem ein Spiel. Wir waren nicht nur die Anstifter des letzten Krieges, sondern von fast allen euren Kriegen. Wir waren nicht nur die Anstifter der russischen Revolution, sondern auch von allen anderen großen Revolutionen. Wir haben die Unruhe in den Städten, der heutige Terrorismus, hervorgerufen und werden sie weiter in den Straßen und in eurem Privatleben schüren. Wir haben den gesamten Verlauf eurer Geschichte geändert und das ohne Gebrauch von Waffen. Wir erreichen es nur durch Propaganda. Unser seinerzeitiges kleines Land ist zu eurem heiligen Land geworden. Unsere nationale Literatur wurde zu eurer Bibel. Eine junge Jüdin, euer Ideal der Mütterlichkeit und Fraulichkeit. Ein aufrührerischer jüdischer Prophet steht im Mittelpunkt eurer Andacht. Die modernen Revolutionen, die französische, die amerikanische und die russische, was sind sie anders als ein Triumph der jüdischen Idee? Und mit Erleichterung erkennen wir, dass der Goyim, also der Nichtjude, niemals die Schwere unserer Schuld entdecken wird. Die Verachtung, die der Jude für den Nichtjuden empfindet, ist so groß, dass er sich den Luxus erlauben kann, ihm dies alles ins Gesicht zu sagen, wohlwissend, dass seine Feigheit oder Dummheit derart ist, dass er weitermacht und das tut, was man von ihm will oder ihm befiehlt, als sei nichts geschehen. Schon 1928, aber auch schon vorher, war sich der Jude seiner Weltherrschaft so sicher, dass er sprechen konnte, ohne etwas zu verheimlichen. Vergessen wir nicht, dass der Jude denkt, der Goyim sei kein Mensch, dass er nicht menschlich ist, sondern ein Tier mit zwei Beinen, vollkommen verabscheuungswürdig. Wir sahen es im Talmud und es scheint so, als ob sie damit wie immer recht haben. Nach de Vries von Hekelingen enthält der Talmud eine Reihe von Anordnungen, um Recht zu sprechen, wobei grundlegende Unterschiede gemacht werden zwischen dem jüdischen Nächsten, dem Bruder und dem Goyim, dem Nichtjuden, besser gesagt dem Heiden, dem abscheulichen Ausländer, der die Verunreinigung nicht fürchtet. Zum Beispiel gegenüber dem zum Judentum Bekehrten, der aber nicht jüdischen Blutes ist, muss der vom Geburt wahre Jude gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, laut dem Talmud, indem er wenigstens 4 Schritte Abstand von ihm hält, weil es für einen echten Juden so unangenehm ist wie Lepra für die Haut. Für die getauften Juden, die Minim, wird kein Erbarmen gezeigt. Mögen die Minim und die Nazarener, also die Arier, die Amoriter, allesamt sogleich umkommen und aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Dieses Gebet wurde etwa im Jahre 80 unserer Zeitrechnung mit angefügt und später in Verbindung mit den Maranen und dem spanischen Huetas abgeändert. Auf diese Weise wurde die Kastengesellschaft des hinduistischen Arianismus durch den Hass und die Unduldsamkeit umgepolt. Nur im arischen Indien hatte der Jude keine Möglichkeit, die Kasten zu durchdringen und zu beherrschen, denn wie in ihrem Gesetzbuch verordnet und laut ihrer Regierungsverwaltung kann nur der ein Hindu sein, der arischen Blutes, also Arier von Geburt ist. Man bekehrte nicht zum Hinduismus, man wurde in die eine oder andere Kaste hineingeboren aus Gründen des Karma. Nach hinduistischer Auffassung kann es keine Bekehrung geben. Trotzdem ist Indien auch verjudet worden durch das moderne angelsächsische parlamentarische System und den ganzen Einfluss, der durch den Handel und die Bräuche des christlichen Westens gekommen ist, wie heute Japan. In China haben sich die Juden unter dem Namen Tiao Qiu Qiao zusammengeschlossen und gemäß Joachim Buchocker spielen sie in der sogenannten Kulturrevolution eine führende Rolle.